Ja, ich will, aber das, ja, von ich hätte gern noch diesen noch so ein, zwei theoretische Knotenpunkte seiner Analyse, die ja sehr, sehr akribisch ist. Er ist ja in diesem Aufsatz, den du jetzt auch repariert hast, ist er ja all diesen Schriften, ist allen Windungen und Wendungen, auch in der Konzeption, in der Strategienbildung des SBK nachgestiegen. Hat es also außerordentlich ernst genommen. Und man verfolgt dann immer wieder, wie redlich und wie intransigent er auch gegenüber diesen, du hast das zuletzt angedeutet, diesen Verstellungen und diesen paranoiden Symptomen des SPK, wie das auch voll kritisiert, wie er es versucht zu analysieren, überhaupt nicht beschönigt, überhaupt nicht apologetisch damit umgeht, das immer daran versucht, gegenüber den Anwürfen, gerade auch der linken Szene, die dann in den Mittelpunkt rücken, warum sind die abgedreht, warum haben die sich nicht solidarisch verhalten, warum haben sie Probleme, die das SPK theoretisch und praktisch versucht hat aufzugreifen, nicht als ihre eigenen Probleme wahrgenommen, sondern verleugnet. Ja? Und sie dem SPK sozusagen das SPK damit allein gelassen und es daran sozusagen auch zugrunde gehen lassen, dass es die nicht lösen konnte alleine. Das versucht er zu analysieren. Also da wäre ich noch gern drauf kurz eingegangen, wie er die Problemstellung da aufwirft, nämlich im Grunde genauso, wie es der, so ich glaube Anfang der 60er Jahre, der Situationist Van Algemaal formuliert hatte, die revolutionäre Organisation, fernab der Apparate, der Repräsentationen, hat es mit einer Situation zu tun, wo jedes Individuum, alle Kombatantinnen, alle Genossinnen sich in der Lage zwischen Selbstmord, Sucht und was war das Dritte ungefähr in dieser, oder eben auch der Spießigkeit in den Institutionen wie Familie und diesem ganzen Alltags, ja, diesem Alltag, diesem abtötenden Alltag finden und um darin nicht unterzugehen, muss die revolutionäre Organisation versuchen, sich vorab als Therapeutik zu definieren, indem sie versucht, diese Trennungen der bürgerlichen Gesellschaft aufzuheben. Und das wäre ein Engführen, ein Dellführen in dem Sinne, dass eben die Kritik der politischen Ökonomie und das, was Freud als die Kritik der libidinösen Ökonomie mal bezeichnet hat, oder als libidinöse Ökonomie, die eben das Unbehagen an der bestehenden Gesellschaft eben durch Veränderung der bestehenden Gesellschaft oder durch Umsturz der bestehenden Gesellschaft, das war jetzt nicht mehr Freuds Ziel, nur aufzuheben ist, dass das eins ist, dass es eine Identität ist und dass diese Trennungen der Sphären der bürgerlichen Gesellschaft, denen die Einzelnen ausgeliefert sind, Alltag und Freizeit und bis hin zu den Geschlechtertrennungen, die auch von Brückenhaller angesprochen werden an einem Punkt, dass das in der kulturellen Sphäre genauso der Emanzipation und der Behandlung und der Reflexion bedarf, wie auf der plattökonomischen Sphäre oder in der machtpolitischen Sphäre als eng gefasst Politik, sondern dass diese Trennungen aufgehoben werden müssen in dem Kampf der Individuen, in dem sie sich assoziieren, in dem sie eine revolutionäre Organisation bilden. Und genau das hat Brückner, der von Van Algem oder von den Situationisten überhaupt nichts offenbar, glaube ich, wusste oder wahrnehmen konnte, hat er auch, wenn auch mit einem Tempoverlust, versucht in diesem Aufsatz als Postulat zu formulieren, man muss die Trennungen aufheben und kann nicht absehen von der individuellen Verlorenheit des Vereinzelten, als vereinzelter Einzelner in diesen bestehenden Verhältnissen, muss das mit thematisieren. Genau das haben die Krüppchen, in dem Fall waren es die Parteiaufbauprojekte oder die Szenen nicht getan. Sie sind in deutschen Zuständen, in diesem typisch deutschen Partikularismus stecken geblieben und haben sich daran verkapselt, sind eine Konkurrenz gegeneinander eingetreten auch, ja, wer mobilisiert jetzt die Massen, wer spricht sie besser an, haben aber keine Vermittlung erarbeitet, auf die es angekommen wäre, um diese Trennung auch wirklich aufzuheben. Das ist sozusagen das Anliegen Brückners, was vollkommen realistisch und auch vollkommen unabgegolten ist und wo er das SPK ständig, trotz seiner Macken, will ich mal sagen, seiner paranoiden Symptome, gegen die in seinem Anliegen, in seinem Versuch, in seinem Wagnis, ja, praktisch und auch mal mit seinen theoretischen Versuchen, die Aufhebung der Trennungen der bürgerlichen Sphäre symbiotisch zu überwinden. Ja? Also die waren sozusagen nur wie ein Brennglas, das zeigt Brückner, der waren sie nur die zusammenfassende Konzentration der Schwierigkeiten, die alle diese linken Aufbruchsversuche oder auch Verkapselungen damals hatten. Und die, das Dilemma war halt, mir gerade im Moment gerade der Faden abgerissen. Ja, dieses Symbiotische, also dieses Sektensyndrom, das beschreibt ja immer wieder, nicht nur in diesen Gutachten oder in dieser Schrift jetzt über das SPK dann im Nachhinein, sondern beschreibt ja die 60er Jahre hindurch auch, seit es diese Linke als Emanzipationsbewegung gab. Sie versteht sich als, das gab ja auch Anfang der 70er, die sogenannte Emanzipationsdebatte, auch hierfür steht der Name Kral sehr stark, und das ging mit Krals Tod dann auch ziemlich den Bach runter, weil es kaum noch welche gab, die das so klar wie Kral in diesen Schriften, die in dem Buch